Der erste Großversuch einer propagandistischen, apokalyptischen Drohung war der Bericht des Club of Rome mit dem Titel »Die Grenzen des Wachstums«. Die Kernbotschaft dieses scheinwissenschaftlichen Machwerks, welches Anfang der 70er Jahre von einem elitären Club selbstberufener Sozialingenieure unter die Menschheit gebracht wurde, ist leicht zusammengefasst. Man traf einige vereinfachende Grundannahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen, insbesondere von Rohstoffen, und legte diese Menge am unteren Ende der damals bereits bekannten und im Abbau befindlichen Lagerstätten fest. Dann schrieb man den Verbrauch dieser Rohstoffe auf Grundlage von Wachstumsannahmen der Weltwirtschaft fest und verpackte dieses simple Set von Inputs in ein Modell einfacher Differenzengleichungen, um den Verbrauch zu simulieren. Wie nicht anders zu erwarten, spuckte das Modell als Ergebnis das aus, was in den Annahmen zuvor schon eingegeben worden war. Die endliche Menge der Rohstoffe, die in dem Modell nicht über die in der Realität sehr wohl existierende Exploration neuer Lagerstätten hinausging, würde bei wachsender Wirtschaft mit zunehmendem Tempo verbraucht werden. Noch vor dem Jahr 2000 sollte dann das eingetreten sein, was nun das Programm und Name einer radikalen Organisation zum angeblichen Klimaschutz ist: Ende Gelände. Darin steckte dann auch noch die falsche Nebenannahme, dass Wirtschaftswachstum, Ressourcenverbrauch und Umweltverbrauch fix und unveränderlich aneinander gekoppelt wären. Das Beispiel der Computerindustrie macht deutlich, warum diese Annahme Unsinn ist. In den 60er Jahren betrieb man Computer noch ohne die Technologie der integrierten Schaltkreise, bei denen eine große Anzahl von Transistoren per Photolithografie auf einen kleinen Chip aufgebracht wird. Würde man die heute durch Mikrochips verfügbare Rechenleistung auf Grundlage der damaligen Technik erstellen wollen, so würde der Platz des Sonnensystems vielleicht dafür ausreichen, vielleicht auch nicht. Das Beispiel zeigt die Absurdität der Annahme, dass Wachstum sei an Rohstoffressourcen gebunden. Wachstum ist vielmehr an Wissen gebunden. Und da unser Wissen theoretisch unendlich wachsen kann, ist auch das Wirtschaftswachstum unbegrenzt. Dieses Modell wäre in Wahrheit bestenfalls als Demonstration dafür geeignet gewesen, die Grundprinzipien von Differenzengleichungsmodellen zu erläutern, bei denen die Outputwerte einer Periode als Inputwerte der nächsten Periode herangezogen werden. Gegenstand einer der Gleichungen war die Modellierung der Weltbevölkerung unter Vernachlässigung jeder demografischen Struktur und regionalen Differenzierung wurde eine Exponentialfunktion fortgeschrieben, die sich ebenfalls heute rückblickend als vollkommener Humbug erweist. Es ist erstaunlich, dass man diesem Machwerk bis heute so etwas wie wissenschaftliche Autorität zuordnet, wo sich doch jede einzelne der mit großem Trara vorgetragenen Prognosen des Club of Rome als vollkommen falsch erwiesen hat. Jede Gruppe von Vorschulkindern hätte beim Blick in die Zukunft mehr Treffsicherheit unter Beweis gestellt. Menschen wie die Autoren solcher Prognosen entwickeln ihr Weltbild am Reißbrett. Sie vereinfachen und simplifizieren die Realität und erheben dieses Zerrbild dann zur unumstößlichen und unangreifbaren Wahrheit. Das ist sie nicht. Sie ist nur ein Modell, das sich als fehlerhaft und falsch erwiesen hat.